Es ist 21 Uhr, meine Damen und Herren. Auf NDR 3 begrüßen wir Sie nun zu unserem Hörspielabend. Auf dem Programm steht ein Stück der niederländischen Lyrikerin und Theaterautorin Judith Herzberg, die 1934 als Tochter Berliner Emigranten in Amsterdam geboren wurde. Okay. Right. More or less. Yes. Beep, booty, da. Ba-da-ba. I stay inside. Hör mal zu, hör mal zu, hör mal zu. I'm tied up. Hör mal zu, hör mal zu, hör mal zu. The phone will keep me up tight. Hör mal zu. Look outside. What do I see? Der Karakal. Ein Monodram von Judith Herzberg mit Hildegard Schmal. Heaven too far, no way to go, doorways too low, only out on parole. I am here, I am now, I can hear it. Call it blues, blues of the night. Hör mal zu, warum willst du das? Und wenn du es dann schwarz auf weiß hast, was hast du dann davon? Wie meinst du das? Ich habe von Anfang an gesagt, bis zum Ende des Jahres. Ich würge das nicht so ohne weiteres ab. Du lässt mich nicht ausreden. Das habe ich schon gemacht. Mein Gott, ich entschuldige mich noch dafür, was ich fühle und was ich nicht fühle. Als ob... Leave me alone by my telephone. Aber du hast ja selber gesagt, bis zum Ende des Jahres. Du hast ja selber gesagt, lieber ein halbes Jahr als überhaupt nichts. Wie konnte ich das denn wissen? Nein, ich habe keine Lust auf noch ein Krimi. Nein, ich habe keine Lust, gut essen zu gehen. Ja, dafür bin ich mir echt zu schade. Ich faste schon seit einigen Tagen. Einfach so. Tied up by the telephone tonight. Distanz zum Essen, zu dir. Zu allem. Ja, damit du es noch mal lesen kannst, aber das ist doch altmodisch. Warum kein Video, auf dem ich immer so jung bleibe wie heute? Manchmal spürst du das. Ich weiß, dass ich mich jetzt ganz schnell verändern werde, ganz plötzlich und total. Tied up by the telephone tonight. Dass ich dich wirklich geliebt habe. Ja, wenn du mir erklären könntest, was das ist. Nein, jetzt nicht, wirklich nicht. Lass mich in Ruhe, lass mich jetzt in Ruhe. Ich muss nachdenken, ich muss ja auch drüber nachdenken. Der Karakal? Deiner? Was meinst du damit, dass der Karakal dir gehört? Davon weiß ich ja gar nichts mehr. Die erste Nacht habe ich ihn dir geschenkt, davon weiß ich ja gar nichts mehr. Ja, äußerst oberflächlich. Tagsüber beschäftige ich mich damit... Mit der Wirklichkeit. Hör doch auf, hör doch auf. Halt doch deinen Mund. Gut, dann bin ich gemein. Gut, dann bin ich eben oberflächlich. Gut, dann bin ich eben unzuverlässig. Ich habe immer gesagt, bis zum Ende des Jahres. Und wenn ich ihn dir geschenkt habe, dann hol ihn dir doch einfach ab. Aber nicht jetzt. Anfang Januar. Oder in 2 Wochen. Bitte jetzt nicht. Hallo? Ja? Ach, Vera! Ach, prima, dass du anrufst. Schön. Wie geht's dir? Ob ich hin und wieder an dich denke? Ach, ich habe ja nicht mal Zeit, an mich selber zu denken. Ja, Arbeit, Hektik. Kennst das ja. Schule, Eltern, Kinder. Was sagst du? Silvesterabend? Wieso? Bist du allein? Vera, du weißt, dass ich an sowas nicht glaube. Ich habe immer zu Mutter gesagt... Was? Sich hüten vor dem Karakal? Hat Hat sie das gesagt? Vor dem Karakal? Hat sie das gesagt? Wie meinte sie das? Ich meine, wie ist denn das möglich? Ach, ich hab gerade mit jemandem über einen Karakal gesprochen. Wann? Gestern Abend? Wer war denn sonst noch da? Frau Borut und Shapira, wer ist das denn? Nein, nie von gehört. Ach so, das Medium. Ach, ja, ja, die Schwarze mit Schnurrbart, stimmt das? Du, Vera, du weißt genau, dass ich dich sehr liebe, aber das ist doch Aberglaube. Hat sie das gesagt? Dass ich aufpassen muss, damit meine Perle nicht verloren geht. Damit meine Perle nicht verloren geht. Was meint sie denn mit Perle? Perle bedeutet was? Aber Silvester, das wird schwierig. Ich wollte gerade mal wieder einen Abend allein zu Hause sein. Ja, wenn ich mitbringen will. Mia? Ach na, die kann natürlich nicht. Was fehlt ihr? Der metaphysische Instinkt, hab ich den denn? Wie Mutter? Ach, Vera, es ist sehr lieb von dir, wirklich. Aber ich muss mir das noch mal überlegen. Hat sie das gesagt? Na schön. Ich ruf dich noch an. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ja, natürlich liebe ich dich noch. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss. Oh, Don Shapira. Theosophen Schwarz. Schnurrbart. Borodun Shapira. Mia? Ach, Nora. Schatzi, ist Mama da? Schläft sie? Jetzt schon? Ich meine jetzt noch. Ich meine jetzt schon. Nein, nein, nichts Besonderes. Nein, nein, nein, du brauchst sie nicht zu wecken. Ach, ist sie doch auf. Wie geht's dir denn, Schatz? Du bist verliebt in Jakob. Den mit den Ohren? Das ist ja toll. Ja, geht. Mia, Entschuldigung, ich wusste nicht. Ja, Vera rief gerade an. Vera Janowitz, die Frau von Dr. Janowitz, weißt du nicht mehr? Die von den Theosophen, von Mama. Sie möchte, dass ich Silvester zu ihr komme. Von dir? Ich will nichts von dir. Aber Mia... Hi. Sie erzählte... Du weißt, dass ich mit diesen Dingen nichts anfangen kann, aber woher wusste sie, dass ich Schluss gemacht habe mit Alex? Sie rief direkt an, nachdem ich Schluss gemacht habe. Wieso nicht tun sollen? Nein, das ist überhaupt nicht schade, dass du ihn nicht getroffen hast. Das war Absicht. Er wollte immer nur meine schöne Schwester kennenlernen. Aber das wollte ich nicht. Er will den Karakal haben. Doch. Natürlich weiß er genau, wie sehr ich dran hänge. Na ja. Und plötzlich ruft Vera an und die sagt, dass Mama gestern auf der Seance bei ihr erschienen ist und dass sie gesagt hat, dass Vera mich warnen soll vor dem Karakal. Das ist doch kaum zu glauben, oder? Ja, und sie möchte, dass ich Silvester zu ihr komme. Du, wie komme ich denn da raus? Das geht doch nicht, wenn jemand hell sehen kann. Was macht ihr denn? Ja, ja, und was ich noch sagen wollte, wenn du noch mal Kleider für die Leute rausrückst, dann bitte mit Knöpfen, ja? Und mach auch die Flecken raus, denn die Leute, die haben nämlich genug kaputtes, dreckiges Zeugs, die wollen ja was Anständiges und darum ging's ja. Die ersticken doch in den alten Klamotten. Tschüss. Ich hab mal zuerst dazu gekommen. Gigi. Hallo, mein Lieber. Entschuldige, dass ich so spät anrufe. Ich bin's. Na, ich bin's. Hörst du das denn nicht? Ich wollte gerade eine Verabredung machen. Ich. Was meinst du, so viele Ichs? Es gibt nur ein Ich und das bin ich. Weißt du es immer noch nicht? Sind denn alle so egozentrisch? Das ist ja nicht zu glauben. Nein, das ist eine Beleidigung. Linda? Nein, weiß ich nicht, wer Linda ist. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Aber ist bestimmt sehr schön. Nein, hör auf! Du machst es nur noch schlimmer. Du bist ja vorsichtig. Nein, nein, ich sag's nicht. Ich sag's jetzt erst recht nicht mehr. Dann schreibst du einfach geheimnisvolle Stimme. Und dann wirst du schon sehen. Ja, schneiden, waschen, föhnen, färben, alles. Wie lange dauert das? Nein, am Donnerstag. Alles schon voll? Wir haben doch heute erst Montag, deshalb ruhig doch heute Abend noch an. Ja, ja, das verstehe ich schon, aber gerade zu Silvester. Nein, ich gehe schon aus. Woher weißt du das denn? Mein Gott, das ist ja gemein. Was für ein Schuft. Wann? Ja, manchmal ist bei mir besetzt. Den ganzen Abend, das ist Unsinn. Gestern wie spät? Ja, da hatte ich ein Gespräch, das stimmt. Vorgestern, das weiß ich nicht mehr. Nein, bestimmt nicht den ganzen Abend. Mein Telefon ist so bequem. Brauche ich nicht aus dem Haus. Und wenn schon, als ob du ein eifersüchtiger Liebhaber wärst. Was wolltest du denn? Nein, ich nehme keine Taxis mehr. Diese Fahrer. Ja, und wenn sie nichts wollen, dann bin ich auch beleidigt. Weißt du, was mir vor kurzem passiert ist? Einer, der fing so an, und was für einen Beruf haben Sie und raten Sie, sage ich. Und weißt du, was er geraten hat? Genau. Sag mal, aber ich sehe doch nicht aus wie eine Paukerin, oder? Und da bist du schuld. Du mit deiner Spießigkeit. Ja, echte Direktorin, die haben eben Friseure mit Fantasie, die dafür sorgen, dass sie aussehen wie... Nein, geh an die Tür. Nein, das brauchst du nicht. Doch, ruf zurück, ja? Nein, warte. Ich ruf dich an. Tschüss. Ja? Am Apparat? Nein, wenn's dringend ist. Ich werd öfter zu Hause angerufen. Von wem? Ach so. Ich hab die Liste jetzt nicht hier, aber... Ich weiß genau, um wen es geht, ganz genau. Raue Stimme, geht immer auf Zehenspitzen. Was? Von seiner Mutter? Meistens sind es ja die Väter, die schlagen. Ach, den schlägt die Mutter. Also, die Mutter schlägt ihn. Und er schlägt er nicht? Was, sagen Sie? Was macht er? Küssen? Nein, natürlich erlauben wir das nicht. Nehmen Sie es mir nicht übel. Ja, ein bisschen merkwürdig ist das schon. Von wem haben Sie es gehört? Bei vielen Mädchen. Ja, wenn vier sich beschwert haben, werden es wohl mehr gewesen sein. Ja, damit muss er natürlich aufhören. Wie kommt er denn darauf? Ja, Sie sind doch die Psychologin. Ich habe sowas noch nie gehört. Zum Glück sind Sie da. Oh Gott. Ich wüsste nicht, was ich da machen soll. Ich kann doch keinen Zettel ans schwarze Brett pinnen. Mädchen, pass auf, der Schultaschenpinkler schlägt zu. Nein. Ich finde das nicht witzig, überhaupt nicht. Ja, natürlich ist es ein Symptom. In Taschenpinkeln. Ja, also mir ist es neu. Wenn Sie aus normalen Familien kämen, dann hätten Sie uns nicht nötig, ne? Obwohl ich mich manchmal frage, ob es das überhaupt gibt, eine normale Familie. Kriminell, es mag sein, ja. Ja. Warum rufen Sie mich heute zu Hause an? Ja, natürlich ist es peinlich. Warum ausgerechnet mit dem Vater? Ich denke, mit beiden Eltern muss geredet werden. Der elterlichen Gewalt entziehen, also das kommt mir ja doch sehr drastisch vor. Ja, den kenne ich. Er heißt Jack. Ja, ich kenne ihn ziemlich gut. Vom Elternrat. Also mit ziemlich gut meine ich... Ja, das stimmt. Vor 2 Monaten ungefähr, nach dem Elternabend. Wieso? Woher wissen Sie das? Das ist verrückt. Das macht er nicht. Es war kein Verhältnis, es war 2-mal. Mein Gott. Mein Gott, das geht doch keinem was an. Wir haben es doch nie am Schulhof gemacht. Ja, machen Sie das. Ja, das scheint mir sehr vernünftig. Ja, wenn man will, dass es seine Frau erfährt, ja. Ja, wenn man partout einen Skandal haben will, natürlich. Natürlich akzeptiere ich dann meine Entlassung, aber Sie müssen sich vorher fragen, wem Sie damit einen Gefallen erweisen. Gute Nacht. Was sagen Sie? Meine Liebe, du fixiert auf Verbrechertypen? Ach, du lieber Himmel. Sorte? Sorte? Ist das Psychologie? Die eigene Sorte? Ach, du lieber Himmel. Eigene Sorte? Das wollen die Psychologen sein. Das haben die eigene Sorte. Das ist überhaupt eine Sprache. Vera, Vera, du etwas sehr Unangenehmes. Du, unmittelbar nachdem wir gesprochen hatten, da wurde ich aus Schiphol angerufen. Ja, das ist ein alter Freund von mir. Ja, und der hat nur Zeit am 31. abends. Ja, ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen. Ja, Australien, woher weißt du das? Das ist ja nicht zu glauben. Wie lange ich ihn nicht gesehen habe? 7 Jahre oder so. Was? 9 Jahre und 5 Monate? Woher weißt du das denn? Ja, ich werde ihn fragen. Ich meine, fragen, wann er genau weggegangen ist. Ich sag dir dann Bescheid, ja? Ja, tschüss, mein Schatz. Tschüss. Ich muss auflegen. Tschüss. Ich kenne doch gar keinen aus Australien. Das ist ja 9 Jahre. Ich kenne doch gar keinen aus Australien. Gigi, du, was ist los? Warum rufst du mich nicht an? Gigi, ich weiß mir keinen Rat. Nein, nicht übers Telefon. Nein, das ist nichts fürs Telefon. Nein, ich möchte nicht, dass du kommst. Bitte nicht. Nein, ich kann nicht aus dem Haus. Nein, das ist auch Unsinn. Ach, lass mich nur. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ja, tschüss, mein Lieber. Tschüss, Gigi. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass sie kommen und mich umbringen. Nein, das finde ich überhaupt nicht geil. Nein, ich habe wirklich Angst. Das ist so ein gruseliger Typ. Das stimmt nicht, Gigi. Nein, das ist kein Witz. Ach, hör doch auf. Naja, Donnerstag. Mia? Schatz, du, ich kann jetzt nicht lange sprechen. Ja, ich warte schon den ganzen Abend auf ein Gespräch. Nein, es ist ein Stadtgespräch, aber hier wurde dauernd angerufen von wegen anderer Sachen und hier ist dauernd besetzt und das... Naja, sag schon. Nein, sag schon. Ja, das ist auch gut. Du, es kann aber spät werden. Du, ich bin vorhin von der Schulpsychologin angerufen worden. Da ist ein Junge, der in die Schultaschen von Mädchen pisst. Ach, du findest auch alles komisch. Weil ich mit dem Vater gevögelt habe. Glaubst du das? Nein, ich auch nicht. Aber sie sagte, dass er mir ein Messer zwischen die Rippen stechen will. Ja, du kennst ihn nicht. Du hast ja keine Ahnung, was das für ein Typ Mann ist. Was heißt das, Sortemann? Sortemann, Sorte. Ich werde ganz verrückt von diesem Wort, Sortemann. Das ist einfach ein Mann. Nein, kein einfacher Mann. Wieso? Wieso willst du das wirklich wissen? Wieso? Ja, weil er so wunderbare Arme hatte. Ja. Weil ich mich einfach danach sehnte, die mal um mich zu spüren. Ist denn das so unvorstellbar fremd? Weil ich dir nie was erzähle. Es geht doch immer um dich. Du willst doch nie was hören. Du bist doch so erfüllt von deinem Unsinn. Du willst doch von mir nur schöne Sachen hören. Du, deine Marmelade, die habe ich übrigens weggeschmissen. Die war ja völlig verschimmelt. Die wäre ja explodiert im Schrank. Und warum muss ich mir von dir dauernd Geschichten anhören, von Simon und den Kindern? Und lass mich doch auch mal. Ich habe dir doch noch nie was erzählt. Nein, noch nie. Wie ich mich fühle, wenn ich mittwochs nach Hause komme und alle Fenster aufreißen muss, um den Schweißgestank von deinem Professor hier wegzukriegen. Wie ich mich dann fühle. Glaubst du wirklich, dass Simon es nicht weiß? Mia? Mia? Mia? So. Wie ich mich fühle. Heaven to fall, nowhere to go. Doorways too low, only out on parole. I am here, I am now, I can hear it. I stay inside. Wen? Wen wollen Sie sprechen? Schwanenoptik? Nein. Doch, das ist die Nummer, aber das ist ein Privathaus. Ja, steht die Nummer in der Zeitung. Bereitschaftsdienst. Wiederholen Sie doch nochmal die Nummer. Na, es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich nehme an, dass es dringend ist. Insulin? Warum rufen Sie da nicht die Erste Hilfe? Schon seit 2 Stunden? Na, das sind vielleicht Typen. Ihre Mutter. Oh, da braucht sie mir nichts zu erzählen. Ja, ich habe das auch durchgemacht. Na, das wünsche ich ihr nicht. Meine Mutter hat auch jahrelang Zucker gehabt. Aber schließlich ist sie am Kropf gestorben. Ja, alles durch die Medikamente. Da muss man enorm aufpassen. Ja, die verschreiben sie zwar, ja, aber man weiß nicht, ob es hilft oder ob es dadurch noch schlimmer wird. Also meine Mutter, die fühlte sich viel besser, als sie nichts mehr genommen hat. Ich meine, keine Medikamente. Naja, ich weiß natürlich nicht, wie es bei ihrer ist. Ja, das ist ja noch schlimmer. Ja. Ja, vor allem nachts. Zum Schluss hat sie total resigniert. Einfach resigniert. Ja. Ja. Ja. Genau. Woher wussten Sie das? Direktorin von einer Sonderschule. Schwer erziehbare Kinder. Sie hören sich an, als wären Sie noch sehr jung. Das ist jung. Welchen Beruf haben Sie, wenn ich fragen darf? Ach so. Ja, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Wo ist das? Was für Leute? Nein. Ich vertrage überhaupt nichts. Ja, das ist bestimmt interessant, aber... So eine Art Kneipe, sowas, ja? Nein, ich gehe nie aus. Sie wissen ja, wie das ist mit einer Familie. Und man kommt nirgends mehr hin. Ja, 3 Kinder, ein Mann, 2 Hunde. Aber kann ich Ihnen vielleicht helfen? Soll ich versuchen, die Nummer von der Apotheke für Sie rauszukriegen? Ja, geben Sie mir Ihre Nummer. Moment mal, ein Bleistift. Wenn ich sie habe, dann rufe ich zurück. Ja, habe ich. Legen Sie los. 41, 37, 41. Das ist ja eine Nummer, die man leicht behält. 41, 37, 41. Ich? Jupp. Ist das Ihr Name? Toll. Frech. Gut. Okay, ich rufe Sie gleich wieder an. Ja, nicht zu danken. Das ist doch nur menschlich. Vielleicht waren Sie gar nicht falsch verbunden. Ja. Ja, bis gleich. Jupp. Hallo? Können Sie mir die Nummer geben von der Schwanenapotheke? Ja, Schwanenapotheke. Wo, sagen Sie? Die gibt's nicht. Nein, nicht Hahnen. Wissen Sie vielleicht, welche Apotheke heute Abend Bereitschaftsdienst hat? Es ist dringend. Apollo. 61, 48, 91. Sind Sie sicher? Nein, weil in der Zeitung was anderes stand. Ist dies aus der Zeitung? Gut, danke schön. Danke vielmals. 41. Jupp, es ist nicht die Schwanenapotheke, es ist Apollo. 41, 68, 91, nein, 61, 48, 91. Schreiben Sie es auf. Was? Kann ich etwas für Sie tun? Ja, selbstverständlich. Rüberkommen. Wohin? Jetzt? Aber mich abholen. Aber wir kennen einander doch. Ich kann nicht so einfach. Nein, das dürfen Sie nicht sagen. Nein, ich will natürlich alles machen. Ja, ich verstehe es gut, aber was kann ich denn jetzt machen? Was? Sie blasen? Was? Also, Drecksau. Pervers. Alle sind krank. Wie wagen Sie es so mit mir zu reden? Ich kenne Sie doch gar nicht. Ich rufe die Polizei an. Drecksau! Vera! Oh, entschuldige. Was? Was möchtest du? Ich habe hier... Was sagst du? Du, ich kann jetzt nicht reden. Ich, bitte, was? Du hast plötzlich gespürt, dass ich in Gefahr war. Was meinst du denn mit Gefahr? Warum erschreckst du mich so? Ich will es jetzt nicht hören. Nicht jetzt, bitte nicht. Was? Was tun? Ausatmen. Das Gift ausblasen. Was anhalten? Oh. So? So richtig? Was tun? Meine Nasenspitze? Ja, ich sehe meine Nasenspitze. Nein, ich sag ja schon nichts mehr. Ein leichter Schwindel. Das ist gut. So kann man einschlafen. Ja, ich höre es. Den Körper mitschwingen lassen. Ja, nein. Nein, ich habe die Augen nicht zu. Nein, ich sag ja nichts mehr. Ja, ich sag ja schon nichts mehr. Bewusstsein. Kern. Die Perle. Schleifen. Leer machen aus was? Aus mir selbst. Ja, das verstehe ich. Ja, das verstehe ich. Ja, das fühle ich. Das ist wunderbar. Ja, ich fühle mich ganz anders. Echt, Vera, danke. Dankeschön. Nein, nein. Ja, ja, ich komme auf jeden Fall. Jetzt weiß ich, was? Ach, Vera, lass mich mal. Vera, es gab gar keinen Australier. Ich meine, keiner aus Australien. Wie meinst du, dass es Australier geben muss? Ich habe ihn einfach erfunden. Macht das nichts aus? Ach, das meinst du? Gut. Gut. Ja, ich verspreche dir, dass ich jetzt schlafen gehe. Gut, Vera. Tschüss, tschüss. Tschüss, bis bald. Schlaf gut. Entschuldigung. Alles ist aus Glas. Ich sagte, alles ist aus Glas. Ich liebe dich. Bist du mir nicht mehr böse? Du, ich will dir was erzählen. Warum ich so handle, wie ich handle. Ich bin verliebt. Ich liebe jetzt jemanden. Ein Jahr schon. Er war verheiratet, als ich ihn kennenlernte. Das weiß ich nicht. 3 Tage. Nein, nein. 3 Tage, keine Nächte. Ja, er mich auch. Und schön. Bist du mir wirklich nicht mehr böse? Er fand mich wirklich schön. Ja, das ist ja auch so wunderbar. Einmal richtig schön zu sein. Natürlich ist es wichtig. Darüber kannst du überhaupt nicht mitreden. Natürlich habe ich keine Klumpfüße. Aber genauso wenig bin ich geboren mit einer natürlichen Anmut. Gratis in die Wiege gelegt. Wodurch alles im Leben 10-mal einfacher ist als für andere. Natürlich meine ich dich. Worüber nicht? Also, ich finde sogar, dein Mist ist noch behaglich, wogegen mein Mist ein echtes Chaos ist. Sagte er das? Der Drecksack. Das sagst du doch nur, weil du noch böse bist auf mich wegen vorhin. Das brauchst du mir doch gar nicht zu erzählen. Du verdirbst es doch für dich selber. Das ist kein Kompliment, das weißt du ganz genau. Leblos kann nie ein Kompliment sein, auch wenn du noch so häufig Perfektion oder perfekte Ordnung dahinter setzt, meinetwegen auch davor. Leblose, perfekte Ordnung ist genau das Gleiche wie perfekte, aber ein bisschen leblose Ordnung. Und wenn er das so sieht, dann ist Schluss mit der Fickerei in meinem Bett. Das wäre also erledigt, aus, das kannst du ihm sagen. Wieso? Längst verabredet. Dann bestellst du ihn ab. Was? Silvester steht da vor der Tür? Wieso? Wieso? Du kannst doch überhaupt nicht weg. Du bist doch beim Wintersport. Und für den Abend mit dem Kerl bleibst du hier? Aber da wird nichts draus, denn ich gehe nicht zu Vera. Ich habe Vera nämlich abgesagt. So, Simon denkt also, dass du Silvester gemütlich bei mir verbringst. So. Er ruft dich an, meinst du, und dann musst du da sein. Und wenn du dann einfach nicht da bist, wäre übrigens sehr nett von dir gewesen, wenn du wirklich einmal zu mir gekommen wärst, anstatt mich immer zu dir kommen zu lassen. Ich krieg das Kotzen von deinem Häuslichkeitsgetue. Und wenn du jetzt auflegen willst, dann leg ruhig auf. Das wäre ja heute nicht das erste Mal. Scheißweib? Wie kommst du dazu, mich Scheißweib zu nennen? Du Idiot! Du Idiot! Wenn du nur ein bisschen was von einem Mann hättest, dann hättest du deinen Mund gehalten bei der Psychologin. Was geht dir das denn an? So kriegst du noch jeder zu hören und Martha auch und was dann? Also das war wirklich das Dümmste, was du tun konntest. Wieso weg? Wo hast du denn überall gesucht? Und da war er nicht? Nein, hier ist er nicht gewesen. Angerufen? Ich habe den ganzen Abend telefoniert. Ach nein, so weit ist er sicher nicht weg. Ach, ich glaube, ich weiß, wo er steckt. Aber das darf ich nicht verraten. Nein, ich habe geschworen, dass ich das nie jemandem erzählen werde. Woher ich's weiß? Ich trinke da regelmäßig eine Dose Tee. Ja, eine Dose Tee. Aber das ist nun wirklich sehr spät. Gut, ich werde sie erzählen, Jack. Aber unter einer Bedingung. Erstens, dass du mich nicht mehr Scheißwald nennst, ja? Und dass du den ganzen Laden da nicht zusammenschlägst. Was immer du auch vorfindest, versprichst du mir das? Was immer du auch vorfindest, und sei es noch so schlimm? Ja, gerade darum will ich es dir ja erzählen. Denn da braucht er so spät am Abend nicht mehr dabei zu sein, finde ich. Dafür ist er noch viel zu klein. Auch tagsüber ist es schön. Ehrenwort? Und rufst du mich an, wenn du ihn hast? Jack, versprichst du mir das? Mach dir nicht so viel aus der Taschenpisserei. Das tun die in dem Alter. Es geht vorbei, das verspreche ich dir. Also, hinten im Fahrradschuppen, wenn du ganz durchläufst, dann kommst du an eine Holzwand, die gegen den Deich steht, ja. Ja, die kann man öffnen. Ja, eingegraben. Aus dem Deich gegraben. Du rufst mich an? Wenn du ihn hast. Gigi, mein Engel, willst du zum Film? Da musst du Silvester mitkommen. Jemand, über den ein Film gemacht wird. Die Freundin von meiner Mutter, noch älter als die jetzt wäre. Mit übersinnlichen Kräften, plattgedrückten Löckchen auf dem Kopf und ein Schnurrbart mit Pomade. Also ich glaube wirklich, dass sie stolz auf den Schnurrbart ist, denn sie schmiert ihn ein mit Pomade. Oder sagte ich das schon? Und dann dreht sie Löckchen hinein. Aber ich weiß noch nicht, ob ich selbst hingehe. Ich warte schon den ganzen Abend. Ich warte schon die ganze Woche aufs Telefon. Ich halte es nicht aus, wenn es nicht klingelt. Also dann rufe ich selbst jemanden an. Denn ich warte ja, aber... Also eigentlich warte ich schon ein ganzes Jahr, Gigi. Es ist eben so. Hast du einen Augenblick Zeit? Ja, es ist eine lange Geschichte. Zum ersten Mal verliebt. Vor einem Jahr und verheiratet natürlich und miese Ehe und so weiter und verrückt nach mehr auf Anhieb und will sich auch scheiden lassen und verspricht und beschwört und so weiter und so weiter. Und ich sag nein, nichts für mich. Wenn du in einem Jahr geschieden bist, kannst du mich anrufen, bis dahin kein Kontakt. Und nicht sehen, nicht anrufen, nicht schreiben. Und das ist nun ein Jahr her. Und darum sitze ich wie eine Verrückte am Telefon und telefoniere herum und werd entlassen und werd umgebracht und alles gut und schön. Ach, wenn er nur anruft. Ich halt's nicht mehr aus, Gigi. Ja, vielleicht hat er sich wieder versöhnt. Und vielleicht ist er ja auch schon tot. Oder vielleicht ist er ja geschieden und oder inzwischen schon mit einer anderen verheiratet. Ich weiß wirklich überhaupt nichts, aber ich halte es nicht aus. Zum ersten Mal in meinem Leben die richtige Liebe, ein ganzes Jahr im Kopf. Ja, im Kopf bin ich treu wie ein Hund. Was denn jetzt, Gigi? Ich halte es nicht mehr aus. Das ist eine gute Frage. Dass ich endlich mal damit aufhören würde, alles vor mir herzuschieben. Dies ewige Vorläufige. Dass alles nicht ständig mehr so vorläufig sein würde. Nein, das tue ich nicht. Nein, ich habe es ein ganzes Jahr ausgehalten. Ich werd ihn doch nicht im letzten Moment jetzt noch anrufen. Also, das würdest du doch auch nicht tun. Gut, aber ich nicht. Ich will sowas einfach nicht auf dem Gewissen haben. Schlaf gut, Schatz. Ich bleibe noch ein bisschen auf. Feel my heart still beating. How can it be? How can it beat so evenly? How can it beat so evenly? Wer ist da? Ja, ich kenne Ihre Stimme schon, aber ich weiß nicht ganz. Ich kenne Sie sogar sehr gut. Mein Gott, ich glaube, nun werde ich wirklich verrückt. Nein, Ihre Stimme hört sich genauso an, also aber auch wirklich genauso an wie die von... Ach, Unsinn, Blödsinn. Wie spät es ist, ich habe keine Ahnung. Bitte hör auf. Ich möchte nichts lieber als Mutter... Frau Borodon, bitte. Ich habe schon einen ganzen Abend hinter mir. Das klingt so wie die Stimme meiner Mutter. Bitte, mach doch keine Witze mit mir. Hab doch Erbarmen. Oder lass sie irgendwas sagen, woran ich sicher erkennen kann, dass es meine Mutter ist. Das wäre dann auch gut. Dem würde ich mich fügen. Ja, das weiß ich noch. Das weiß ich noch ganz gut. Ja, das weiß ich auch noch. Das stimmt. Da waren wir damals zusammen. Der Mia war mit Vater zu den Pferden. Ja, das weiß ich noch ganz genau. Ich traute mich fast nicht hineinzuschauen und du hast mich immer ganz festgehalten. Du hattest Angst, dass ich kopfüber hineinfallen würde. Hielt ich dich fest? Wirklich? War das so für dich umgekehrt? Das kannst du dir als Kind nicht vorstellen. Erst recht nicht bei der eigenen Mutter, dass du sie festhältst, dass sie sonst... Sag noch was. Sag noch mal was. Allein? Aber hier warst du doch nicht so allein. Nein, du warst nicht so eine mütterliche Mutter. Aber das konnte ich doch damals nicht wissen. Du warst einfach meine Mutter. Ich fand's immer schade, wenn du nicht zu Hause warst. Sagt dir das denn nichts? Wieso nicht zu trösten? Also, so wie es in dem Moment ist, so bleibt es und nichts kommt mehr hinzu und nichts geht mehr davon runter? Das ist doch Unsinn, dass du mir damals den Gute-Nacht-Kuss nicht gegeben hast. Na, so genau wird das doch nicht ausgerechnet, wer einen Kuss gibt oder wer ihn kriegt. Das läuft doch auf eins hinaus, das ist doch nicht. Und wenn wir nur einfach sagen würden, einander küssten, dann ist es doch auch gut. Ich verstehe nicht, dass du dauernd nur davon redest. Das sind doch nur Worte. Und vielleicht kriegen wir doch nie wieder die Chance. Und ich möchte doch so gern, dass du... Ich habe so ein Bedürfnis nach... Ich weiß nicht... Nach etwas Wesentlichem, etwas, das mich ein Stück weiterbringt. Welches Wetter wir haben? Was? Was sagst du? Orgasmus? Was hast du nicht gefragt? Also dann habe ich es falsch verstanden. Warum heulst du denn jetzt? Nicht heulen, Mutter! Mein Ton? Was ist denn falsch an meinem Ton? Ich kann doch nicht auf einmal gefühlvoll tun. Na gut. Dann heul eben. Nein, ich find's nicht schlimm. Nein, ich find's nicht schlimm. Frau Borodon, sie heult ja nur die ganze Zeit. Meine Mutter heult ja, wie... Was sagst du? Ich kann ihn nicht verstehen. Was? Was? Tango? Tanken? Ich kann nichts verstehen. Pommes frites? Deine Muschelsammlung. Ein Bleistiftstummel. Gigi, hast du schon geschlafen? Es tut mir leid, aber diesmal ist es wirklich das letzte Mal heute Abend, dass ich anrufe. Also bitte nimm... Du, sag mal, geht es dir auch manchmal so, dass es dir vorkommt, als ob du ganz groß würdest, so groß wie das Zimmer, während du einfach weiterredest und weitermachst, aber dich schon fragst, wie du gleich wieder durch die Tür nach draußen kommst? Oder dass du gerade ganz klein wirst, einfach weiterredest oder weitermachst, aber dass du dich fragst, ob die anderen dich noch sehen können und es seltsam findest, dass sie sich nichts anmerken lassen? Hast du das nicht? Nie gehabt? Ich auch nicht. Nie gehabt? Nein. Nie gehabt. Hand aufs Herz. Geh wieder schlafen, Liebling. Schlaf schön. Ja? Ja, ich habe gerade telefoniert. Hast du ihn? Gott sei Dank. Steckte er da. Und, hast du dich zusammengerissen? Ja. Das kapiere ich nicht. Ja, das kapiere ich. Ja, geht mal. Tag, Peter. Da bist du. Oh Gott, was ist denn hier los? Du bist sicher wütend auf mich. Ja, das hatte ich zwar versprochen, aber wir haben uns Sorgen gemacht. Du tust doch auch manchmal was, was ich nicht will, dass du es tust. Und was dann? Zum Beispiel in die Schultaschen von Mädchen pinkeln. Wer macht es denn? Also du warst es nicht? Warum hast du das nicht gesagt? Hast du es wenigstens jetzt gesagt? Auf dem Heimweg nach Haus? Was hat dein Vater gemacht? Ich kann dich nicht verstehen. Du musst etwas lauter reden. Was? Geredet? Hat er mit dir geredet? Und hast du auch mit ihm geredet? Warum nicht? Womit voll? Du, ich kann dich nicht verstehen. Ach, Pralines. Tag, Frau Weber. Schön, dass er wieder da ist, ne? Oh ja, da hat er jetzt natürlich Durst. Ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Weber. Gute Nacht. Nichts zu danken. Schlafen Sie gut. Job, ich bin's. Ich. Die von der Apotheke. Es tut mir leid, dass ich vorhin so förmlich war. Ich habe schon ein Gefühl für Humor, aber Freitag? Nicht hier zu Hause. Ich habe mir dafür eine andere Wohnung besorgt, aber unter einer Bedingung. Du musst versuchen, den Kerl, der dann bei mir ist, loszuwerden. Ich will ihn loswerden, kapierst du? Na, von dem brauchst du keine Angst zu haben. Das ist ein Schlappschwanz von Professor. Machst du's? Nein, nicht jetzt. Die Adresse gebe ich dir dann Freitag, nicht heute. Du sagst einfach, dass du den Karakal abholen willst. Den Karakal. Weißt du nicht, was das ist? Ich lass mir nichts anmerken, wenn du reinkommst. Er darf nicht wissen, dass zwischen uns was ist. Du bearbeitest ihn ein wenig, bis er abhaut und dann sei nicht dumm. Es ist ja überhaupt keine Falle. Woher du das wissen sollst. Und wenn, dann ist es für mich nicht weniger gefährlich. Na, dann nicht. Ich glaubte, ich hätte endlich einen richtigen Mann gefunden. Also ihr seid vielleicht ein blöder Haufen Homos. Wie ich aussehe. Schön. Ja, wunderschön. Du wirst es nicht bereuen. Erst tue ich so, als ob ich nicht will, dann sieht es nicht so verdächtig aus. Warum sollte ich? Ich hab's doch nicht nötig. Ich bin eine verheiratete Frau. Was hätte ich also davon? Ich riskiere dabei viel mehr als du. Okay? Ja. Deine Stimme macht mich richtig geil. Also, den Karakal? Ja, den Karakal. Mia? Ich wusste, dass du noch anrufen würdest. Was? Wie ich dir sowas antun kann? Aber wenn ich einfach nur in meinem Zimmer sitzen will, mein Gott, wenn das bedeutet, dass ich dir was antue, ist das denn so? Na, wenn das so ist. Also, Mia, brüll mich nicht so an. Ich schulde dir nichts. Mia, hör auf, gleich bedauerst du wieder alles, was du gerade gesagt hast. Hör auf, nimm irgendeine Pille, damit du ruhig wirst. Das ist doch kein Wettstreit. Bei mir ist alles ganz einfach. Nicht so zerbrechlich wie bei dir. Und ich gehe schon aus am 31. Aber das ist dann das allerletzte Mal. Aber eins solltest du für mich tun. Alex kommt den Karakal abholen und ich will ihn nicht sehen. Also, der kommt kurz vorbei, ja? Nur um den Karakal zu holen. Ja, er weiß, wo er ist. Du brauchst ihm nur zu öffnen. Das macht doch nichts, dass du ihn noch nicht gesehen hast. Du lässt ihn einfach rein. Nee, es ist gerade besser so, dass er kommt, wenn ich nicht da bin. Das ist doch nicht so schlimm, also. Das ist das Mindeste, was du für mich tun kannst. Schön. Schön. Schön. Entschuldigen Sie bitte, dass ich noch so spät anrufe, aber könnte ich Ihren Mann kurz sprechen? Oh, dann rufe ich ein andermal an. Ich arbeite in seinem Büro. Ich kam gerade am Büro vorbei und sah noch Licht brennen und das fand ich ein bisschen seltsam, also dachte ich, ich rufe eben mal an, sicherheitshalber. Nun, nein, nicht direkt in seinem Büro, in einem anderen Büro, aber wir haben geschäftlich viel miteinander zu tun und so, was sagen Sie, aufgelöst? Ach, das wusste ich nicht, aber davon habe ich noch nichts gehört. Das muss dann gerade erst passiert sein. Was sagen Sie? Was? Was sagen Sie? Ist was? Nein, ich find's überhaupt nicht schlimm, dass Sie weinen. Ja, ich find's natürlich schlimm für Sie, aber was sagen Sie, das Geschäft verkauft? Wohnt er denn jetzt da? Wo ist das denn? Ach, in seinem alten Büro, aber wo ist das denn? Ach ja, klar, das ist natürlich da, wo es schon immer war. Und hat er da auch Telefon? Die gleiche Nummer. Unter welchem Namen steht das im Telefonbuch? Von der Firma, ach ja. Aber was hat er nicht mehr? Telefon? Nein, ich, es ist schon sehr spät, glaube ich. Und ich habe Sie doch nicht aufgeweckt. Meinen Sie das überhaupt nicht mehr? Dann schlafen Sie doch sicher tagsüber. Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Sie doch schlafen, aber es nicht merken. Denn so lange kommt niemand ohne Schlaf aus. Ich hörte kürzlich noch von einem, der 3 Tage im Wasser gelegen hat, ohne zu ertrinken. Hallo? Hallo? Hallo? Oh, du bist süß. Wirklich süß. Nein, das ist nicht nötig, Mia. Das geht schon in Ordnung. Nein, du brauchst es nicht abzusagen. Oh, wenn du nur aufhören würdest zu heulen, das ertrage ich nicht. Wart einen Augenblick, es hat geklingelt. Ich muss eben aufmachen. Wart einen Augenblick. It's reality, whatever I can feel is reality. Mein Schnäuzchen, es ist Alex. Er kommt den Karakal abholen. Darum brauchst du dich also auch nicht mehr zu kümmern. Nein, ich find's überhaupt nicht schlimm. So bist du nun mal. Ich muss auflegen, du. Morgen. Küsschen, Küsschen. Is reality. Ja, ich rufe noch mal an, weil wir unterbrochen wurden. Ich dachte mir, vielleicht glaubt sie, dass ich aufgelegt habe. Oh, sie hatten aufgelegt. Oh, wenn Sie wollen, ich will Sie nicht. Aber ich wollte auch nicht. Nein, Sie brauchen es mir nicht zu erzählen. Niemand, dem Sie es erzählen könnten. Wegen einer anderen Frau, aber wann denn? Aber sind Sie denn schon ein ganzes Jahr in diesem Zustand? Und lebt er jetzt mit dieser anderen Frau? Wieso edel? Vielleicht hat sie keine Lust zu all dem Getue. Vielleicht traute sie sich nicht, die Verantwortung für so was Großes auf sich zu nehmen. Das weiß man ja nicht. Das muss ja nicht sofort edel sein. Sagte er das? Sagte er das? Sagte er das? Wie lange kannte er sie denn? Ach, das kann man doch gar nicht wissen. In 3 Tagen. In welcher Stellung denn? Das sagt doch nichts. Es gibt so viele Menschen in derartigen sozialen Berufen, darum sind sie privat ja noch nicht. Ja, privat, als Mensch einfach. Und Sie? Ach, ich weiß es nicht. Wenn ich Sie so höre, dann bräuchten Sie nicht so furchtbar traurig zu sein. Das kann man doch nicht vergleichen. Das ist doch kein Wettstreit. Nein, wirklich. Ja, das verstehe ich schon, aber ich glaube nicht so richtig dran. Nein, ich habe Zeit. Das macht nichts. Vielleicht erleichtert es Sie ein wenig. Ja. Ja. Ja. Ich weiß natürlich nicht, aber ich habe so ein Gefühl, dass er doch zurückkommt. Denn was Sie über diese Freundin erzählen, wie er sie beschreibt, solche Menschen gibt es ja überhaupt nicht. Nein. Ja? Nein. Gute Nacht. Der Karakal. Ein Monodram von Judith Herzberg. Aus dem Niederländischen von Gregor Laschen und Peter Wessels. Mit Hildegard Schmal. Musik Klaus Buhlert. Gesang Fehlowski. Schnitt Elke Kellermann. Ton Günter Beckmann. Regieassistenz Waltraud Heise. Regie Jörg Jannings. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart mit dem Norddeutschen Rundfunk Hamburg. Heaven too far, no way to go, no ways to know. Only out on the road. I am here, I am now, I can hear it. Call it blues, blues of the night.